Fünfte Szene. Also, Ruprecht, erzähl uns von gestern Abend. Ich bin zu Efe gegangen. Das mache ich oft. Ich stehe dann immer vor ihrem Fenster und wir reden miteinander. In ihr Zimmer gehe ich nie. Nicht vor der Hochzeit. Sie wissen ja, wir wollten heiraten. Aber jetzt nicht mehr. Ich heirate ja keine... Ich komme also um 10:30 zu ihrem Haus. Da höre ich ihre Stimme im Garten. Das ist gut, denke ich. Sie ist noch wach. Aber dann höre ich auch einen Mann. Ich denke, meine Efe mit einem anderen Mann, das darf nicht sein. Aber es kommt noch schlimmer. Sie geht mit dem Mann in ihr Zimmer und macht die Tür zu. Was der Junge für Lügen erzählt. Du warst doch bei Efe im Zimmer. Ja, aber erst später. Ich war wütend, das können Sie mir glauben. Ich habe zu mir gesagt, da musst du auch hinein. Aber die Tür war fest zu. Also habe ich sie aufgebrochen. Und wer war der andere Mann? Ich habe ihn nur noch von hinten gesehen. Er ist nämlich aus dem Fenster gesprungen. Und der Krug hat beim Fenster gestanden. Er hat ihn zerbrochen. Aber ich kann mir schon denken, wer der andere war. Oje, oje. Lebrecht war es. Ah, Lebrecht. Sehr gut. Der läuft meiner Efe schon das ganze Jahr nach. Ich habe ihm schon 3-mal gesagt, Efe gehört mir, lass sie in Ruhe. Aber das hat nichts geholfen. Licht, haben Sie das aufgeschrieben? Lebrecht war es. Lebrecht hat den Krug zerbrochen. Damit ist die Sache klar. Nichts ist klar. Ruprecht hat nur gesagt, er glaubt, dass es Lebrecht war. Ach was, glauben, wissen, wen interessiert das so genau? Wir haben einen Namen, Lebrecht. Und Sie wollen ein Richter sein? Ruprecht, wie ist es weitergegangen? Ich laufe zum Fenster. Ich will den Mann stoppen. Aber zu spät. Er ist schon draußen. Ich habe noch die Türklinke in der Hand. Mit der schlage ich dem Mann auf den Kopf. Er fällt hin. Warum sind Sie nicht auch aus dem Fenster gesprungen und haben ihn festgehalten? Das wollte ich ja, aber der Mann hat mir eine Handvoll Sand in die Augen geworfen. Ich konnte nichts mehr sehen. So, so, eine Handvoll Sand. Gar nicht so dumm, dieser Lebrecht, gar nicht so dumm. Naja, den Rest kennen Sie schon. Frau Marthe kommt, sieht mich und glaubt, dass ich den Krug zerbrochen habe.